Die Bankenmetropole Charlotte bereitet sich auf eine dritte Nacht mit gewaltsamen Protesten vor. Der Gouverneur von North Carolina, Pat McCrory, hat den Notstand ausgerufen und somit die Nationalgarde mobilisiert. Sie soll, falls erforderlich, die Polizei in der kommenden Nacht unterstützen. Die Bürgermeisterin von Charlotte, Jennifer Roberts, appellierte an die Demonstranten, auf Gewalt zu verzichten. Die Sicherheit der Stadt und ihrer Bewohner habe nun höchste Priorität. Eine Ausgangssperre, wie zum Beispiel nach den Krawallen in Baltimore, ist bislang jedoch nicht geplant. Unterdessen fordern Bürgerrechtsgruppen und Vertreter der schwarzen Protestbewegung Black Lives Matter die Veröffentlichung des Polizeivideos der umstrittenen Tat. Nur die Wahrheit werde die Protestierenden beruhigen. Die Polizei kündigte an, das Video zunächst nur der Familie des Opfers zu zeigen. Am Dienstagabend war der 43-jährige Afroamerikaner Keith Lamont Scott auf einem Parkplatz von einem schwarzen Polizisten erschossen worden. Die Polizei behauptet, der Mann habe die Polizei mit einer Waffe bedroht. Dagegen sagen Anwohner und die Familie des Erschossenen, er habe nur ein Buch in seiner Hand gehabt. Bei den gewaltsamen Protesten der vergangenen beiden Nächte wurden rund 20 Polizisten und mehrere Zivilisten verletzt. Ein Mann, auf den geschossen wurde, befindet sich in kritischem Zustand im Krankenhaus. Die Polizei ermittelt noch, wer den Schuss abgab. 44 Personen wurden festgenommen. Mehrere Unternehmen in der Innenstadt von Charlotte, darunter die Konzernzentrale der Bank of America, baten ihre Beschäftigten, von zu Hause aus zu arbeiten.